Reichsminister, Reichsleiter und Gauleiter. Das Flottenbauprogramm 1943 ist ein vom Großadmiral Dönitz aufgestelltes neues Programm und welches vom Führer befohlen wurde. Dieses Programm stellt gegenüber dem seitherigen Programm eine Erhöhung um etwa 50% im Durchschnitt vor. Die Veranlassung für die Erhöhung dieses Programmes ist bedingt durch die Seekriegslage, über welche der Großadmiral heute Nachmittag weitere Ausführungen machen wird. Es ist nun so, dass in diesem Programm nicht etwa große Schiffe enthalten sind, wie Großkampfschiffe, Schlachtkreuzer und so weiter, sondern das größte Schiff, das dieses Programm umfasst, ist der Zerstörer. Und auch dieser nur in kleinen Stückzahlen. Die Schwerpunkte des Programms bilden das U-Boot und das Schnellboot. Bei dem U-Boot ist aufgrund der Ereignisse auf dem Atlantik eine totale Neukonstruktion notwendig geworden, über welche auch der Großadmiral heute Nachmittag noch sprechen wird. Ich möchte zum besseren Verständnis hier nur so viel sagen, dass es sich dabei um ein neues Boot handelt, welches unter Wasser wesentlich größere Geschwindigkeiten hat als die seitherigen Boote. Die Ortung der Boote unter Wasser ist nämlich möglich. Und dadurch ist dann die Seekriegführung in der Lage, die heutige Abwehrmaßnahmen des Gegners total wegzuwischen. Es ist natürlich klar, dass nun eine solche totale Umkonstruktion, welche vor allen Dingen auch zu einem wesentlich größeren Boot führt als die seither üblichen Boote, dass eine solche Neukonstruktion nun mit unglaublich kurzen Terminen durchgezogen werden muss. Nach den Terminen, die ursprünglich normalerweise seitens der Marine vorgesehen waren, hätte es ungefähr so ausgesehen, dass das erste Boot Ende 1944 fertig geworden wäre, das Probeboot. Dass man dann im Jahre 1945 so langsam in die Serienfabrikation, in eine Nullserie eingetreten wäre. Das bedeutet, dass man im Jahre 1946 wieder Geleitzugschlachten größeren Stiles hätte machen können. Es ist ganz klar, dass das natürlich in heutigem Zustand nicht geht, denn bis dahin haben wir ja längst den Krieg verloren. Infolgedessen müssen ganz außerordentliche Maßnahmen ergriffen werden. Ich habe zu diesem Zweck in Blankenburg am Harz ein Konstruktionsbüro zusammengezogen mit einigen hundert Mann, die ich aus den Werften herausgeholt habe, und habe so kurze Termine gestellt, dass das erste Boot bereits im Ende April 1944 fertig werden muss. Gleichzeitig müssen wir das Risiko in Kauf nehmen, dass wir sofort in die Serie gehen, ohne eine wesentliche Erprobung. Das ist natürlich eine ungeheure Verantwortung, darüber müssen wir uns im Klaren sein, aber es hilft bei der heutigen Kriegslage nichts anderes. Wir müssen dieses Risiko eben einfach in Kauf nehmen und wir müssen uns der Verantwortung bewusst sein. Und infolgedessen ist es natürlich von ungeheurer Wichtigkeit, dass alle, welche hier an diesem Programm mitarbeiten, sich dieser Verantwortung bewusst sein und ihr Möglichstes tun, dass nachher keine Panne passiert. Aber Sie sehen daraus, aus diesen unglaublich kurzen Fristen, dass das natürlich nur dann zu machen ist, wenn die Unterstützung von allen Seiten vorhanden ist. Darüber hinaus ist ja die Steigerung des Programmes gerade beim U-Boot 50% stückzahlmäßig. Das Boot selber ist aber fast doppelt so groß als wie die seitherigen, sodass also rein fertigungsmäßig gesehen eine wesentliche Kapazitätsausweitung bei den Werften notwendig wäre. Diese Kapazitätsausweitung, die haben wir, die steht uns nicht zur Verfügung, können wir nicht durchführen. Infolgedessen haben wir nun einen ganz anderen Weg beschritten. Wir wollen diese neuen U-Boote in Sektionen bauen. Das heißt, wir schneiden das U-Boot quer durch in 8 Teile und die werden dann auf den einzelnen Werften fixenfertig montiert, fixenfertig gemacht, also montagefertig. Die 8 Teile werden dann zusammengefügt, miteinander verbunden und das Boot geht ins Wasser. Was wollen wir damit erreichen? Wir wollen damit erreichen, dass wir die durch die Spezialisierung dieser Arbeiten mit weitgehenden Vorrichtungen arbeiten können, was seither nicht möglich war, und dadurch auf wesentlich kürzere Arbeitszeiten zurückkommen. Wir wollen also letzten Endes ungefähr dasselbe machen, was der Henry Kaiser in Amerika mit seinen Liberty-Schiffen ja bereits auch schon in die Tat umgesetzt hat. Dadurch ist uns erst möglich, die großen Stückzahlen des neuen Programmes überhaupt durchzuführen. Ich gehe deswegen so ausführlich gerade auf diese Sache ein, weil das natürlich eine Umwälzung in den Arbeiten, im Arbeitsablauf bei unseren ganzen Werften mit sich bringt und teilweise auch bei der Zulieferindustrie. Ich komme nun zum Schnellboot. Beim Schnellboot ist die Lage insofern sehr katastrophal, wenn ich das direkt so sagen möchte, weil im Augenblick die Verluste größer sind als das, was wir bauen. Wir müssen deswegen die Stückzahl verachtfachen. Und es muss erreicht werden, dass wir bis Mitte nächsten Jahres auf die achtfach größere Stückzahl kommen als das, was wir heute bauen. Das ist bootsmäßig gesehen möglich. Motorenmäßig hat er sehr große Schwierigkeiten. Und zwar deswegen, weil der Schnellbootsmotor ein ganz hochgezüchteter Dieselmotor ist, welcher in seiner Fertigungsweise der Flugmotorenklasse entspricht. Und da wir ja, wie wir vorhin schon gehört haben, auch in der Flugmotorensparte einen sehr großen Engpass haben, so werden wir also hier auch, haben wir hier mit großen Schwierigkeiten zu rechnen. Aber auch diese Schwierigkeiten müssen überwunden werden. Die übrigen Überwasserschiffe sind aber genauso notwendig, denn die Zerstörer, Torpedoboote, Geleitboote und so weiter sind notwendig, um überhaupt den U-Booten, beispielsweise aus der Atlantikküste, die Ausfahrt zu ermöglichen. Denn es ist ja ganz klar, dass der Feind genau erkannt hat, wo die Achillesferse für ihn sitzt und infolgedessen mit seiner Luftwaffe und auch mit seinen Seestreitkräften mit allen Mitteln versucht zu verhindern, dass die U-Boote aus ihren Ausstützpunkten in Frankreich im Mittelmeer auslaufen können. Und dazu braucht man eben diese Hilfsschiffe. Man braucht sie aber auch als Geleit für unsere Versorgung nach Norwegen. Wir müssen ja den Küstenschutz in Norwegen, müssen wir ja auch im Gang halten. Und dazu braucht man eben die anderen Torpedoboote, Geleitschiffe, genauso wie die U-Boote und wie die Schnellboote. Außerdem hat sich der Minenkrieg von Jahr zu Jahr außerordentlich verschärft und wird sich natürlich noch mehr verschärfen aufgrund der Einengung, welche uns nun durch die Vorgänge im Süden, in der Adria, im Tyrrhenischen Meer und so weiter vom Feinde aufgezwungen wird. Auch für den Minenkrieg sind die Minenlegboote und die Minensuchboote, also die Räumboote, natürlich von großer Wichtigkeit. Auch hier wollen wir beispielsweise die Steigerung dadurch meistern, dass wir die Sektionsbauweise beim M-Boot übernehmen auf den Werften. Also auch hier einzelne Bootsteile fix und fertig machen und dann nach dem Baukastensystem das ganze Schiff auf der Helling zusammensetzen, verschweißen, zusammenmontieren, sodass wir einen wesentlich kürzeren Durchlauf bekommen, bei wesentlich geringeren Arbeitszeiten, als das seither überhaupt möglich war. Die Versorgung und der Nachschub von Norwegen, von unseren Truppen, überall, ist vor allen Dingen auch eine sehr wichtige Aufgabe, welche nicht übersehen werden darf. Der Gauleiter Kaufmann in seiner Eigenschaft als Reichskommissar für die Seeschifffahrt hat sein Hansa-Programm, das er aufgestellt hat, auch dieses Hansa-Programm muss unbedingt durchgezogen werden. Denn wenn wir keine Erze bekommen von Norwegen, insbesondere nachdem die Schweden jetzt den Transitverkehr gesperrt haben, so kommen wir hier mit unserer Stahl- und Eisenversorgung genauso in Schwierigkeiten, als wie durch Ausfall von Eisen- und Stahlwerken im Ruhrgebiet durch Feindeinwirkung. Vor allen Dingen möchte ich hier in diesem Zusammenhang noch auf einen Punkt aufmerksam machen, dass der Kleinschiffsraum, gerade der Kleinschiffsraum hat eine ganz besondere Bedeutung für den Nachschub und für unsere Versorgung. Wenn ich beispielsweise diese Evakuierung von Korsika, welche gestern im Heeresbericht mitgeteilt wurde, die ist fast ausschließlich mit kleinen Fährprämen, Fähren, diese Siebelfähren und kleinem Bootsraum durchgeführt worden. Das ist eine ganz gewaltige und enorme Leistung. Aber es hat natürlich auch seine Gründe, denn das große Schiff ist ja viel torpedoempfindlicher als wie das kleine Schiff mit seinem kleinen Tiefgang. Das heißt, die Großraumschiffe werden sehr leicht das Opfer unserer Feinde, der feindlichen Flugzeuge, der feindlichen U-Boote, während eben der regelmäßig kleine Fährprahm mit einem Tiefgang von etwa 1,20 Meter bis höchstens 1,50 Meter, je nach Beladung, natürlich wesentlich unempfindlicher ist gegen die Torpedos. Wir werden deswegen dazu kommen, dass wir den Kleinschiffsraum noch viel stärker ausbauen müssen, zulasten des Großschiffsraums. Es ist ganz klar, dass nun die Durchführung dieses neuen Flottenbauprogramms nur dann ermöglicht werden kann, wenn wir eine unerhörte Kraftanstrengung machen. Diese Kraftanstrengung bezieht sich aber nicht nur auf die Werften, sondern vor allen Dingen auch auf die Motorenfabriken, in denen ja ein ganz besonderer Engpass vorhanden ist, und auch in der ganzen übrigen Zulieferindustrie. Das bedeutet, dass das, was vorher die Herren Kameraden Roland und Schlieger ausgeführt haben, genauso natürlich auch für den Schiffsbau zutrifft. Ich möchte bei dieser Gelegenheit bitten, dass das notwendige Verständnis für die harten Maßnahmen aufgebracht wird, welche die Voraussetzungen zur Durchführung unseres Programms sind. Es ist ganz klar, dass durch diese von mir vorhin angedeutete Spezialisierung auf den Werften eine revolutionäre Umgestaltung sich ergibt, die ja darin besteht, dass nun eine Werft, welche seither so und so viele verschiedene Schiffstypen gebaut hat, nun in Zukunft eben nur noch eine spezielle Sektion eines U-Bootes beispielsweise herstellt, und das bedeutet eine Spezialisierung und auch teilweise eine Nichtausnutzung der vorhandenen Hellinganlagen, Hallen, eventuell sogar Werkzeugmaschinen, sodass also nun eine Umsetzung auch dieser Werkzeugmaschinen erfolgen muss und alle solche Dinge. Darüber hinaus aber ist die Intensität der Arbeit, insbesondere bei den Werften, noch steigerungsfähig. Es wird noch nicht überall auf den Werften mehr als 50 oder 52 Stunden gearbeitet. Das muss natürlich aufhören. Wir können uns das nicht mehr leisten, insbesondere bei einem solchen kriegsentscheidenden Programm wie das Flottenbauprogramm 43. Wir müssen auch bei den Werften in Bezug auf die Betriebsführung noch zu wesentlich moderneren Methoden kommen, so wie dies in den anderen Industriezweigen schon längst der Fall ist. Auch hier liegt noch eine Riesenarbeit vor uns. Insbesondere auch in der Einführung der neuen Reichslohnkatalogen und allen diesen Dingen. Da ist gerade bei den Werften erstaunlicherweise noch sehr viel zu machen, wie ich feststellen musste. Auch in der Arbeiterzusammensetzung. Es sind da beispielsweise Werften da, da fällt einem direkt auf, wenn man durchgeht, wie viele frische junge Leute im Alter von 21, 22, 23 Jahren noch vorhanden sind. Und der neue Erlass, der jetzt von Reichsminister Speer herauskommt, wonach die Jahrgänge 14 und jünger restlos eingezogen werden müssen, betreffen die Werften außerordentlich stark. Und es ist eine große Belastung für die Werften. Sie muss aber durchgeführt werden, darüber besteht kein Zweifel. In meinen eigenen Unternehmungen, da ist keiner mehr im Jahrgang jünger als im Jahrgang 14 vorhanden. Das kann ich hier mit gutem Gewissen beteuern. Und das, was hier geht, das muss auch bei den anderen Industriezweigen gehen. Aber ich fürchte, dass nun gerade von diesem Gesichtspunkt aus nach den politischen Stellen hin dann große WW-Geschreie kommen werden. Und da möchte ich Sie bitten, meine Gauleiter, dass Sie also das von vornherein gleich abwiegen. Denn irgendwie brauchen wir ja Soldaten an den Fronten, ohne die können wir den Krieg nicht führen. Und es muss hier, gerade bei den Werften, etwas ganz Besonderes geschehen. Ich bin mir auch darüber im Klaren, dass es natürlich Schwierigkeiten hat. Denn es ist ja teilweise so, dass wir beispielsweise auf den U-Booten, mit dem Moment, wo sie einmal zu Wasser gelassen sind, keine Ausländer mehr auf das Boot gehen lassen dürfen. Also während der ganzen Ausrüstungszeit, welche vorhanden ist, können nur deutsche Gefolgschafter auf dem Boden arbeiten. Dasselbe gilt auch für die Reparaturen, welche ja im Schiffsbetrieb einen außerordentlich großen Umfang haben, aufgrund der bekannten Havarien und Torpedierungen und so weiter. Aber wir müssen auch diese Dinge meistern. Und da hilft uns ja gerade der Sektionsbau wieder, ganz besonders, weil wir versuchen müssen, so viel Arbeiten wie irgend möglich zu machen, solange das Schiff noch auf Stapel liegt, und dann die Wasserarbeit möglichst abkürzen. Auch die Zusammensetzung des Verhältnisses Ausländer und Deutsche, die ist bei den Werften noch keineswegs befriedigend. Es sind also einzelne Werften da, die haben heute noch 65% Facharbeiter, deutsche Facharbeiter. Das wird natürlich durch die Sektionsbauweisen auch anders werden müssen. Ich führe das deswegen an, um gerade hier die Schwierigkeiten, die sich also hier in den kommenden Monaten ergeben werden, aufzuzeichnen. Das ist ungeheuer wichtig. Diese Schwierigkeiten müssen aber überwunden werden, denn sonst können wir unsere Programme nicht durchziehen. Was aber immer wieder fehlt, das sind die Führungskräfte. Denn wenn wir nun heute aus den Werften die jungen Soldaten herausziehen und dafür nun Ausländer hineinstecken, dann brauche ich eben hier insbesondere Führungskräfte, und das geht nur dadurch, dass vor allen Dingen auch die militärischen Stellen das nötige Verständnis dafür aufbringen und die bei ihnen vorhandenen Ingenieure und Bauräte und so weiter zur Verfügung stellen. Vor allen Dingen aber, was uns fehlt, das ist die sogenannte Feldwebelgarnitur. Das heißt, das sind die Meister und die Vorarbeiter. Die fehlen uns an und für sich eigentlich gerade für die Anlernung der Ausländer noch mehr als wie die Ingenieure. Ich möchte meine Ausführungen schließen mit der Bemerkung, dass wir unsere Festung Europa nicht nur verteidigen müssen, sondern wir müssen unseren Feinden wehtun. Wir müssen unseren Feinden Schlappen beibringen, und zwar in sehr starkem Ausmaße. Nur dadurch können wir meiner persönlichen Meinung nach den Krieg gewinnen. Und deswegen ist es unbedingt notwendig, dass wir unsere Kraftanstrengungen aufs Äußerste konzentrieren, auf die Luftwaffe und auf die Marine. Denn das sind diejenigen beiden Teile, welche eben in erster Linie in offensiver Weise dem Feinde hier diese Schäden beibringen können, welche ihn letzten Endes dann zu einem, welche uns letzten Endes dann zu einem Sieg verhelfen werden. Herr Littler. Thank you.